nicht im Haben ruht, wahre Seligkeit im Geist, stille Zeit verweilt. Halt den Augenblick, der zu kostbar ist für uns, dass er je vergeht. Stilles Glück im Licht, nicht der Reichtum füllt die Hand, nur das Herz, das fühlt. Was unersetzlich bleibt als Echo in der Brust, ewig unberührt. Schein, der die Seele nährt. Flüchtiger Moment wird zum Denkmal aus Gefühl, das kein Sturm zerbricht. Besitz ist nur Staub, doch das Staunen vor der Welt bleibt ein heilge. Zeitlos steht das jetzt, wenn wir schweigen darin ruhen, fern von Gier und Not. Kostbarkeit des Seins, im Bewahren liegt die Kraft, die uns tief erfüllt. Glanz, der niemals weicht, in der Tiefe der